selbst ein Spaziergang mit der Tochter ist ihr schwer geworden. 80 Jahre alt, hat viel geschafft in ihrem Leben, aus eigener Kraft. Aber jetzt braucht die alte Frau immer eine fürsorgliche Hand, die sie leitet, und einen Kopf, der für sie denkt. Helene Berker, seit ihrer Jugend Lenchen genannt, hat vieles vergessen, was früher war. Sie ist verwirrt und orientierungslos geworden. Demenz nennen die Fachleute diese Alterskrankheit. Das Gehirn nimmt Schaden und der Patient wird psychisch krank. Ihre Gefühle werden ihr bleiben, aber das Denken und ihr Gedächtnis gehen verloren. Aber dass die alte Frau überhaupt hier im Krankenhausgarten von Hamburg-Ochsenzoll sitzen kann und redet, das ist schon fast ein großes Glück. Denn vorher war sie in einem Pflegeheim. Voll mit Psychopharmaka dämmerte sie nur so vor sich hin, erzählt die Tochter. Also es war ein ganz schlimmer Moment, als ich eines Tages ins Heim kam und auch gar nichts ahnte irgendwie. Ich wollte mit meiner Mutter spazieren gehen, wie immer. Und sie saß plötzlich im Rollstuhl und war ganz apathisch und nahm mich kaum noch wahr. Und da kamen mir schon die Tränen, weil ich irgendwie damit nicht gerechnet hatte, dass ich sie eines Tages so vorfinden würde. Heute weiß die Tochter, das alles lag an den Psychopharmaka, genauer den Neuroleptika, die ihre Mutter im Pflegeheim bekam. Diese starken Beruhigungsmittel, die Unruhe, aber auch alle anderen Gefühle dämpfen, hat man jetzt bei ihr gestrichen. Wir haben die Medikamente völlig umgestellt. Wir haben das Neuroleptikum, das sie bekam, auf Null gesetzt, weil wir den Eindruck hatten, dass sie das nicht brauchte und auch nicht gut vertrug. Und wir haben andere Medikamente angesetzt und wir haben den Eindruck, dass sie das jetzt gut bekommt. Wie leichtfertig in den Pflegeheimen Neuroleptika verabreicht werden, das hat man hier auf der alterspsychiatrischen Station der Klinik Hannover festgestellt. Die Ärzte wollten wissen, was aus den Menschen wird, wenn sie aus dem Krankenhaus in die Pflegeheime entlassen werden. Die Studie hat gezeigt, dass die nachuntersuchten Patienten in den Heimen also deutlich häufiger Psychopharmaka erhielten, als wir empfohlen hatten. Hervorzuheben sind da die besonders problematischen Neuroleptika. Da war es so, dass wir in 20% solche Medikamente empfohlen haben und in den Heimen waren es 66%, die diese Medikamente erhielten. Und hinsichtlich der Dosierung war es so, dass die 5- bis 6-fach höher lagen als von uns empfohlen. Petra Fisch war Pflegerin in verschiedenen Altenheimen. Ihre Erfahrungen haben sie frustriert. Sie hat deshalb ihren eigenen ambulanten Pflegedienst gegründet. Wie man als Pflegekraft mit den alten Menschen umgeht, wenn nur zwei in einer Schicht für 30 Patienten sorgen müssen, erinnert sie noch sehr genau. Ich binde sie fest an einem Rollstuhl, am Bett. Ich gebe Nachtjäckchen an, die man auch am Bett binden kann. Ich gebe Medikamente, damit sie ruhig sind, damit sie wenig Arbeit machen. Also schwierige Demenzerkrankte werden vom Personal praktisch chemisch oder räumlich, körperlich fixiert. Anders da packen die das nicht. Ich persönlich, für mich war das eine Katastrophe. Der Alltag, überforderte Pfleger, aber auch unwissende Ärzte, die fahrlässig handeln. Oft kommt der Hausarzt nur kurz im Altenheim vorbei zur Stippvisite. Eine gründliche Diagnose gibt es nicht. Die Ärzte verschreiben nach Bedarf. Eine Art Persilschein, denn dann können die Pflegekräfte so viel geben, wie sie wollen. Dabei kann eine Überdosierung tödlich sein. Ein weiteres erschreckendes Ergebnis der Untersuchung war eine deutliche Häufung der Todesfälle im Falle von hoher Psychopharmakadosierung. Nun kann man das streng wissenschaftlich gesehen natürlich nicht beweisen, dass die Todesrate mit als Ursache diese Neuroleptika hat, aber unsere Untersuchung legt schon nahe, dass das eben an einer Überdosierung gelegen haben müsste. Es ist ja so, dass Neuroleptika im Falle von älteren verwirrten Menschen sehr viele Komplikationen aufweisen. Er ist ein solches Opfer, so der Verdacht. Aus der Klinik entlassen mit einer guten Prognose. Ein halbes Jahr später war er tot. Im Pflegeheim hatte man ihm ein besonders starkes Neuroleptikum gegeben, 15 Milligramm Haldol. Das ist eine erschreckend hohe Dosis. Und zwar ist es die 15-fache Menge dessen, was wir in unserer Untersuchung als kritische Menge herausgefunden haben. Und im Verlauf war es dann so, dass sich sein Zustand verschlechterte, er stürzte häufiger und verstarb dann an einer Lungenentzündung. Und wir wissen, dass sowohl Lungenentzündungen als auch Stürze eben auf Überdosierung von Neuroleptika zurückzuführen sind. Psychopharmaka-Überdosis, möglicherweise mit Todesfolge. Aber nicht zu beweisen im Nachhinein. Und im Regelfall guckt schon vorher keiner genau hin. Dabei ist ein solcher Tod nicht selten. Also unsere Daten zeigen, dass es sich sowohl bei der Häufigkeit der Psychopharmaka-Verordnung als auch bei der Häufung der Todesfälle eben nicht um Einzelschicksale handelt. Außerdem konnten wir zeigen, dass besonders in großen, anonymeren Einrichtungen besonders häufig und auf Dauer Neuroleptika verordnet wurden. Halfen diese Medikamente dann nicht, wurde die Dosis sogar eher hochgesetzt, was fatale Folgen hatte. Ein Problem fast überall. Zu wenig Personal und zu wenig Wissen. Dabei geht es auch anders. In Moos-Schwansen bei Eckernförde zum Beispiel. Auch mit Medikamenten, aber vor allem mit Zuwendung versuchen die Pfleger hier, den alten Menschen zu helfen. Alfred Borgers zeigt Gegenstände aus alten Zeiten im Erinnerungskreis. Alle hier hätten in einem normalen Pflegeheim wohl keine Persönlichkeit mehr, keine Geschichte. Doch hier findet eine alte Dame schon mal für kurze Zeit ihren Namen wieder. Frau Ursula Gensichen, früher Leiterin von zwei Waisenheimen. Die Kinder. Die anderen freuen sich mit. Ja. Frau Ursula Gensichen. Ja. Richtig. Das sollen die alle auch wissen. Alle sollen es wissen. Ja. Der eigene Name und manchmal sogar eine Erinnerung. Ingeborg Sommer, einst erfolgreiche Geschäftsfrau. Noch mit 70 Jahren ging sie täglich ins Büro. Frau Sommer, schauen Sie mal hier. Oh, das ist ja großartig. Das ist großartig, ne? Das können Sie ja. Das ist großartig. Das ist großartig. Das ist die Viking. Das ist die Viking. Das ist die Viking. Das ist die Viking, das ist ihr Segelschiff. Wie? Mit dem Captain. Mit Ihrem Captain, die Viking. Das ist die Viking. Jawohl, genau. Das ist das Großsegel und das ist meine Großartig. Ja. Für all dies, Zuwendung und Therapie, gibt es von der Pflegeversicherung keinen Pfennig. Sie zahlt nur die körperlichen Belange, also Waschen und Essen zum Beispiel. Wir haben die gleichen Probleme wie alle anderen Heime auch. Wir brauchen, um das alles vorzuhalten und eben Rahmenbedingungen zu schaffen, die für diese Menschen, die hier leben und in ihren Verhaltensweisen sehr schwierig sind, also um das eben alles regeln zu können, brauchen wir sehr viel Personal. Und die Pflegekassen sagen uns in den Verhandlungen um unseren Pflegesatz, dass wir zu viel Personal beschäftigen. Und das ist unser Problem. Dabei steht schon im Koalitionsvertrag der Bundesregierung, es ist zu prüfen, wie die Situation der Demenzkranken verbessert werden kann. Doch im Bundesgesundheitsministerium wollte man dazu zurzeit keine Stellung nehmen. Und kaum einer glaubt daran, dass es besser wird. Noch nicht. Vielleicht dann, wenn jedem klar wird, dass es auch ihn treffen kann. Statistisch gesehen wird jeder vierte Deutsche in dem Alter so krank wie Helene Berger, genannt Lenchen.